Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 78. Mit Bola Seci, Rainer Piacek, Steppenwolf, The Pretty Things, Robert Pete Williams, Lloyd Gitzi Willis, Al Valenti, Jim Campilongo, Duke Robillard und Billy Stewart mit Jody Williams und Bo Diddley. Später in den frühen und mittleren 60er Jahren bekannt gewordene Soul-Musiker, besonders Sänger, hatten ein musikalisches Vorleben, das zum Teil bereits in den 50er Jahren begann. Das reichte von Don Covey, der Rock'n'Roll und Rhythm and Blues im Vorprogramm von Little Richard, bei dessen Tourneen spielte, über Marvin Gaye, der als Schlagzeuger zum Beispiel bei den Plattenaufnahmen des Detroiter Blues-Gitarristen Eddie Guitar Burns im Studio war, bis hin zu Billy Stewarts erste Aufnahmen mit Jody Williams und Bo Diddley an den in Open E getunten Gitarren, Jody Williams Leadgitarre, Bo Diddley Rhythmus. Bo Diddley war auch der Komponist von Billy's Blues, den wir gerade hörten. Billy Stewart, der zu dieser Zeit, also seit 1955 Pianist bei Bo Diddley war, hatte erst im darauffolgenden Jahrzehnt seinen Durchbruch, musikalisch wie kommerziell. Seine wohl bekannteste Aufnahme 1966 war die Scat-Version von Gershwin's Summertime, aber auch Walking in the Park wurde zum Klassiker. Auf Billy Stewart aus den USA folgt Bola Seci aus Brasilien, Gitarrist seines Zeichens. Tore Senuka heißt der Titel. Wie oft in Brasilien üblich, war Bolasici ein Spitz- oder Künstlername, die schwarze Kugel, ein nicht unbedingt subtiler Hinweis auf die Hautfarbe des Gitarristen, als dieser als einziger schwarzer Musiker in einer sonst weißen Band spielte und sich auf die schwarze Kugel im Billardspiel bezog. Da passt der Titel, den wir jetzt hören, auch gut. Wie gesagt, Tore Chinuka, ich bin für Snooker. Zetje hatte einen Künstlernamen, vermutlich weil sein bürgerlicher Name zu lang und zu kompliziert war. Letzteres dürfte auf die beiden kommenden Musiker auch zutreffend sein. Beide sind oder waren deutscher Herkunft. Gitarrist Rainer Piacek, 1951 in Ost-Berlin geboren, in West-Berlin aufgewachsen und im Alter von 5 Jahren dann mit der Familie in die USA emigriert, hören wir in einer Live-Aufnahme aus den 90er Jahren. Within You, Without You als Instrumentalaufnahme, ein ursprünglich auf Revolver von den Beatles erschienener Titel, geschrieben von George Harrison, geht in Piaceks eigenes One Wrong Turn über. Piacek nannte sich der einfach halt halber, übrigens als Musiker nur beim Vornamen Rainer. Danach hören wir Magic Carpet Ride von Steppenwolf, da fallen den meisten Born to be Wild und der Film Easy Rider ein. Sänger John Kay wurde in Tilsit-Ostpreußen 1944 als Joachim Fritz Kraudelath geboren, wuchs in Hannover, Niedersachsen auf, bis er mit der Familie als Knabe noch nach Kanada auswanderte. Wir hören ihn, wie gesagt, nach Rainer Piacek mit Magic Carpet Ride. Thank you. wrong turn. Ain't many signs. You only get a few breaks. Some get more, some get less. One wrong turn lead to the next. Yeah, one. Days go slow, the years go fast. The future you look for is soon the past. You seldom end up where you thought you would. One round turn change it all for signs. You only get a few breaks. Some get more, some get less. One wrong time lead to the next. Yeah, I say that love, love. Love is more than a hug. Love is every day. Doing this, that, this. So you put in your time and you put in your heart. Every one wrong turn can tear it all apart. Yeah, one wrong turn. There's all it takes. Ain't many signs. You only get a few breaks. Some get more, some get less. One wrong turn lead to the next. I wanna know where's that little house with the porch light on, in a stand of cedar, with the highway gone. There's a good smell of cooking, there's a sweet garden loam. I'd have thought by now I'd have found my home. Yeah, but one wrong turn is all it. Many signs, you only get a few breaks. Some get more, some get less. One wrong turn lead to the next. I'll take you away. Zwischen Dezember 1967 und September 1968 entstand die erste Rockoper, noch bevor The Who Tommy aufnahm. SF Sorrow wurde zwischen Dezember 67 und September 68 nicht nur aufgenommen, sondern auch gemischt. Die Mischung, das dauerte extrem lange. Und daher ist dann auch die Rockoper von The Who, Tommy, obwohl später aufgenommen, früher erschienen. As of Sorrow von den Pretty Things ist im Gegensatz zu Tommy von The Who heute beinahe vergessen. Das lag unter anderem daran, dass die Platte ein Flop war, als sie dann schließlich veröffentlicht wurde. Im Nachhinein wurde die Platte zwar von Kritikern Jahrzehnte später hoch gelobt, doch das nützte der Band 1968 herzlich wenig. Ich habe den Eröffnungstitel ausgesucht, As If Sorrow Is Born. As If Sorrow, das war die Hauptperson dieser Rockoper. Behind the windows or a Christmas tree. Then a couple from up north, Sorrow and his wife. living inside. Then before too long, the street it rang with the sound. From number three there came the cry, SF Sorrow is born. SF Sorrow. He stole love with a tongue of lies. The world is shrank in size. SF Sorrow is born. SF Sorrow is born. SF Sorrow. SF Sorrow. SF Sorrow. Ende der 50er Jahre begann in den USA das sogenannte Blues Revival, das dann so um 1963 bis 1965 seinen Höhepunkt erreichte. Interpreten alter Blues-Veröffentlichungen aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden ausfindig gemacht, alte Platten als Alben wieder veröffentlicht und noch lebende Künstler von damals gingen erneut ins Studio. Die Ergebnisse waren oft unterschiedlich. Ausgezeichnet waren dagegen die Studioaufnahmen sogenannter Neuentdeckung, wie Mans Lipscamp, Fred McDowell und auch Robert Pete Williams. Robert Pete Williams wurde 1914 in Louisiana geboren. Thumbin' and Ride, das wir gleich hören werden, wurde von ihm mit 50 Jahren eingespielt, also 1964. Thank you. fair now. But I got on my mind, babe. And it buy me a brand new fella. I'm gonna let you be my chauffeur, baby. Pick nobody up on the highway. I got plenty of money, darling. Do anything I want to do. I said that you're not wishing worried. Wishing worried for anything. Die nächsten drei Gitarristen sind alle recht unterschiedlich. Zuerst Lloyd Gritzy Willis kam aus dem Umfeld von Sly and Robbie und spielte die Bob Marley-Komposition Roadblock ein. Das war 1977. Danach folgt Al Valenti, ein Gitarrist, der zwei Dinge kombinierte, die sich sonst voneinander ausschließen, nämlich die Konzertgitarre und das Plektrum bzw. Flatpicking. Die Aufnahme von 1950 hat schon sehr gelitten, ist aber trotz allem noch hörenswert. Drittens Jim Campilongo, Schublade Roots und Alternative Rock, spielte eine Instrumentalversion von Lennon McCartneys She's a Woman ein. Das war 2015. woman. Zum Abschluss dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro hören wir den Gitarristen Duke Robert Yar, Gründungsmitglied von Roomful of Blues, Tony Gitarrist von Bob Dylan, und bei den Fairbus Thunderbirds spielte er ebenfalls mal mit Blues-Rama. Veranschaulicht er die Geschichte der elektrischen Gitarre im Blues. Auch wer nicht Englisch so gut versteht, versteht zumindest die Ansagen Robert Yards, wessen Gitarrenlinien nun welcher Blues-Legende gewidmet sind. Das dauert so circa ein Viertelstündchen und verschafft nicht nur Einsteigern im Blues eine gute Übersicht. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. All right, we're going to do a little blues right here. We're going to dedicate to a lot of my favorite blues guitarists that have influenced me over the years. We can't touch on everybody because there's way too many of them. But we're going to start off here with a little bit of Muddy Waters and Jimmy Rogers style. We'll be right back. Right here we're gonna go way down to New Orleans. Do a little thing in the style of Eddie Jones, better known as Guitar Slim. California, there was a guy called himself Johnny Guitar Watson, and his sound was a little bit like this. Up after the great T-Bone Walker, and his style was a guy named Lowell Fulson. He played the blues a little bit like this. King influenced everybody once he came along, and his guitar playing, of course, everybody knows. One more time for BB. When he played the blues. And back in the early days, he sounded something like this. Mm-hmm. Freddie King. He came from Texas also. Freddie also owed a lot in his style to B.B. King, but he had a sound all his own too. And in just a minute, we're gonna show you just what that's all about. Strings into the stratosphere. When Albert played the blues, it sounded something like this. Buddy Guy. When Buddy Guy played the blues, everybody went crazy. And he started something like this back in the early days. Albert Collins. The last time I saw Albert, he said, "Take care of yourself, Duke. There's only a few of us left." And Albert got on stage and he burned up the house just before he passed away. I think he knew he was about to go. And when he played the blues, he roared. It sounded like this. We'll be right back. Yeah? But you got one key left here. That's E flat, so I guess I might as well try and play a little bit like a guy named Duke Rogler.